Ich muss doch wohl mit ihm sehr eng befreundet sein, wenn ich es weiß, sprach Raskolnikow weiter, unablässig fortfahrend, ihr ins Gesicht zu blicken, als wäre er nicht imstande, die Augen abzuwenden. Er wollte diese Lisaveta gar nicht erschlagen. Er hat sie nur zufällig erschlagen. Er wollte die Alte umbringen, als sie allein war, und ging hin. Aber da kam Lisaveta heim, und da hat er sie dann gleichfalls erschlagen. Es verging wieder eine furchtbare Pause. Beide blickten die ganze Zeit einander an. »Du kannst es also nicht erraten?« fragte er plötzlich mit einem Gefühl, als stürze er sich von einem Turm herab. »Nein«, flüsterte Sonja kaum hörbar. »Sieh nur genau hin.« Und kaum hatte er das gesagt, ließ wieder jenes Gefühl, das er schon kannte, seine Seele im Nu erkalten. Er sah sie an, und ihm war plötzlich, als erblicke er in ihrem Gesicht Lisavetas Antlitz. Er erinnerte sich deutlich an Lisavetas Gesichtsausdruck in dem Augenblick, als er sich ihr damals mit dem Beil näherte und sie vor ihm mit abwehrend vorgestreckter Hand, eine völlig kindliche Angst im Gesicht, zur Wand zurückwich, genauso wie wenn kleine Kinder vor irgendetwas erschrecken und unbeweglich, aber unruhig den sie ängstigenden Gegenstand anstarren, zurückweichen, das Händchen vorgestreckt und anfangen wollen zu weinen. Fast dasselbe geschah jetzt auch mit Sonja. Ebenso kraftlos, mit demselben Schrecken sah sie ihn eine Weile an, und plötzlich streckte sie die linke Hand vor, stemmte sie leicht, kaum spürbar, mit den Fingerspitzen gegen seine Brust und begann langsam vom Bett aufzustehen, mehr und mehr vor ihm zurückweichend, und ihr Blick, der auf ihn gerichtet war, wurde immer unbeweglicher. Ihr Entsetzen teilte sich plötzlich auch ihm mit. Derselbe Schrecken erschien auch in seinem Gesicht, auch er begann sie ebenso anzusehen und fast sogar mit dem gleichen kindlich hilflosen Lächeln. »Hast du es erraten?« flüsterte er endlich. »O Herr und Gott!« entrang sich ein furchtbarer Klagelaut ihrer Brust.